Alles das Ziel ist vom ersten Profit. Doch wir für Deutschland im gleichen Schritt. Wir schützen Deutschland, wir sind die Macht. Skelett, Skelett, Straßenschlag. Aufgabe geht es für uns nicht. Skelett, Skelett, das höchste Gericht. Wir schützen Deutschland, wir sind die Macht. Skelett, Skelett, Straßenschlag. Aufgabe geht es für uns nicht. Skelett, Skelett, das höchste Gericht. Demokratie, was habt ihr euch gebracht? Zum Beispiel die Schweine heute im Ausland. Ihr habt es so gewollt, Deutschland zerfällt. Die Verbrecher traten in die Höhe schnell. Wir schützen Deutschland, wir sind die Macht. Skelett, Skelett, Straßenschlag. Aufgabe gibt es für uns nicht. Skelett, Skelett, das höchste Gericht. Wir schützen Deutschland, wir sind die Macht. Skelett, Skelett, Straßenschlag. Aufgabe gibt es für uns nicht. Skelett, Skelett, das höchste Gericht. Wir sind die Macht, Skelett, Skelett, Straßenschlag. Aufgabe gibt es für uns nicht, Skelett, Skelett, das höchste Gericht.